Es waren einmal ein König und eine Königin. Die hatten 11 Söhne und eine Tochter. Die Jungen verstanden sich ausgezeichnet und alle vergötterten sie ihre kleine Schwester Elisa. Sie lebten in großem Glück. Bis zu dem Tag, als ihre Mutter verstarb. Schon bald heiratete der König eine Frau, die sehr bösartig war. So kam das Unglück über die Kinderschar. Die Stiefmutter, die eigentlich eine Hexe war, wollte sie aber ganz loswerden und versuchte sie in fürchterliche schwarze Vögel zu verzaubern. Doch das gelang ihr nur zur Hälfte. Die 11 Buben hatten sich nämlich in 11 wunderschöne wilde Schwäne verwandelt. Stolz flogen sie aus den Fenstern des väterlichen Palastes. Fliegt in die Welt! Wagt es niemals mehr zurückzukommen! Schrie die Königin den Jungen hinterher. Sie schwebten über den Bauernhof, in dem ihre Schwester lebte, und winkten ihr mit den Flügeln zu. Ade, liebe Schwester! Bald verschwanden sie in den Wolken. Ihre Schwester Elisa wusste leider von all dem nichts und sah ihre Brüder auch nicht vorbeiziehen. Jeden Abend konnte sie vor Sehnsucht nach ihren Brüdern kaum in den Schlaf finden. Am Tag erinnerten sie die Sonnenstrahlen an die warmherzigen Umarmungen ihrer Geschwister. So vergingen die Jahre und Elisa wuchs zu einem wunderschönen jungen Fräulein heran. An ihrem 15. Geburtstag verlangte der König, seine Tochter wiederzusehen. Da musste die böse Stiefmutter wohl oder übel nachgeben. Sie ließ das junge Mädchen ins Schloss kommen. Doch als sie die Schönheit und den Liebreiz der Prinzessin entdeckte, entflammte in ihr eine wilde Eifersucht. Sie ließ dem Mädchen ein Bad einlaufen und befahl 3 Kröten: Du, erster Kröterich, setz dich auf ihren Kopf, damit sie dumm wird. Du, zweiter Kröterich, setz dich auf ihr Gesicht, damit sie hässlich wird. Und du, dritter Kröterich, setz dich auf ihr Herz, damit sie bösartig wird. Die 3 Kröten setzten sich genau dorthin, wo man ihnen befohlen hatte. Doch als das junge Mädchen aus dem Bade stieg, sah man statt der 3 Kröten 3 Blumen auf dem Wasser schwimmen. Elisa aber sah immer noch so reizend aus wie eh und je. Sie war zu gut und zu rein, als dass ein böser Zauber ihr etwas hätte antun können. Da war die Stiefmutter außer sich vor Wut. Sie wollte nicht, dass die Prinzessin, die so viel schöner war als sie, sich vor dem König zeigte. So schmierte sie ihr dunkle Asche ins Gesicht und zerzauste ihr wild die Haare. Der König, der seine eigene Tochter nun nicht mehr erkannte, ließ das schmutzige Mädchen augenblicklich aus dem Palast jagen. Elisa lief die ganze Nacht durch den Wald und schlief erst in früher Morgenstund am Ufer eines Bächleins ein. Als sie erwachte, beugte sie sich über das klare Wasser und konnte ihr Spiegelbild darin sehen. Wie erschrak sie, als sie ihr verschmutztes Gesicht sah. Und so wusch sie sich gründlich. Danach machte sie sich wieder auf den Weg, ohne zu wissen, wohin sie eigentlich ging. Bald traf sie eine alte Frau. Verzeihung, gutes Mütterchen. Haben Sie nicht zufällig 11 Ritter getroffen? Ich suche nämlich meine Brüder, fragte das Mädchen schüchtern. Nein, schönes Kind, aber gestern habe ich 11 wilde Schwäne gesehen, die eine goldene Krone trugen. Sie schwammen im Fluss, gar nicht weit von hier, antwortete die alte Dame und zeigte ihr die Richtung. Elisa bedankte sich herzlich und lief schnell zum Fluss. Sie folgte dem Flusslauf, bis sie schließlich ans Meer kam. Das Meer schien ihr so groß. Hier werde ich wohl niemanden mehr finden, dachte sich das Mädchen traurig. Als sie wehmütig am Ufer entlang ging, fand sie 11 weiße Federn. Sie band sie zu einem Strauß zusammen und strich sich mit den weichen Federn übers Gesicht. Die Tränen kullerten ihr über die Wangen. Sie schwor sich: Auch wenn es mich das Leben kosten wird, ich werde euch wiederfinden, meine geliebten Brüder. Noch am gleichen Abend sah die Prinzessin, wie eine Schar wilder Schwäne nicht weit von ihr landete. Sie zählte 9, 10, 11 und in dem Augenblick, als die Sonne unterging, verwandelten sich die Schwäne in 11 junge Männer, ihre Brüder. Elisa stieß einen Freudenschrei aus und rannte auf sie zu. Alle freuten sich nach so langer Zeit, endlich wieder zusammen zu sein. Sie umarmten und herzten sich und alle waren sehr gerührt. Die Brüder erzählten der kleinen Schwester, wie die Stiefmutter sie in Schwäne verwandelt hatte. Jetzt müssen wir Brüder als wilde Schwäne umherfliegen, solange die Sonne am Himmel steht. Ist sie untergegangen, werden wir wieder zu jungen Männern. Auch müssen wir auf der anderen Seite des Meeres wohnen und dürfen nur 11 Tage im Jahr in unser Heimatland zurückkehren. Für diese Reise benötigen wir einen Tag und eine Nacht und dann noch einen Tag. Während dieses langen Fluges können wir uns nur einmal auf einem winzig kleinen Felsen mitten im Meer ausruhen. Zum Glück gibt es diesen Felsen, denn wenn wir bei untergehender Sonne unsere menschliche Gestalt wieder annehmen, können wir natürlich weder schwimmen noch fliegen und müssten sonst kläglich ertrinken. Heute ist schon unser 10. Tag. Morgen müssen wir schon wieder auf die andere Seite des Meeres zurückkehren, kleine Schwester. Dann werden wir uns ein ganzes Jahr nicht mehr sehen können, klagte der älteste Bruder. Oh, nehmt mich mit, bitte, bitte, nehmt mich mit, bettelte Elisa. Die Brüder hatten nicht das Herz, ihre kleine Schwester alleine zurückzulassen. Sie verbrachten die ganze Nacht damit, aus geschmeidigen Weidenzweigen ein Netz zu flechten, in dem die kleine Schwester es sich bequem machen konnte. Am nächsten Morgen, als die Brüder sich schon wieder in Schwäne verwandelt hatten, packten sie das Netz mit ihren Schnäbeln und flogen davon. Elisa war nicht einmal aufgewacht und schlief ruhig weiter. So flogen sie den ganzen Tag hoch über den Wolken ihrem Ziele zu. Als es Abend wurde und die Sonne schon tief am Horizont stand, war von der einsamen Klippe mitten im Ozean weit und breit nichts zu erblicken. Ach, ich bin schuld daran, dass die Brüder nicht rasch genug vorankommen, sorgte sich Elisa. Und wenn die Sonne jetzt untergeht, werden sie sich wieder in Männer verwandeln und elend im Meer untergehen. Jetzt stand die Sonne kurz vor dem Untergehen und immer noch war nichts auf der Meeresoberfläche zu entdecken. Sie bebte vor Angst, doch endlich erblickte sie eine kleine Klippe unter sich. Es gelang ihnen, gerade noch rechtzeitig und unversehrt auf diesem Felsen zu landen. Zum Glück. Aneinander geschmiegt, schliefen sie fast augenblicklich ein. Am nächsten Morgen flogen sie sehr früh weiter und kamen gegen Abend in das Land der blauen Berge. Auf einem weichen Moosteppich führten die Brüder die kleine Schwester in eine sichere Höhle, damit sie sich so richtig ausschlafen konnte. Doch hatte sie einen gar seltsamen Traum. Eine alte Fee, die der alten Frau im Wald unglaublich ähnlich sah, sagte zu ihr: Du kannst deine Brüder retten, wenn du mutig genug bist und das tust, was ich dir sage. Du musst Brennnesseln sammeln, auch wenn dir die Finger brennen. Dann musst du sie barfuß so lange treten, bis Fäden daraus entstehen. Aus diesen Fäden webst du einen Stoff, aus dem du jedem deiner 11 Brüder ein Hemd nähst. Wenn du diese 11 Hemden über die 11 Schwäne wirfst, ist der böse Zauber gelöst. Aber du darfst während dieser ganzen Zeit kein einziges Wort sprechen, sonst können deine Brüder nie und nimmer befreit werden. Niemals! Es braucht viel Mut und Ausdauer, liebes Mädchen. Als Elisa wieder erwachte, fand sie gleich am Ausgang der Höhle viele wilde Brennnesseln. Sie zupfte an ihnen und ihre zarten Fingerchen brannten fürchterlich. Doch sie fuhr fort. Und als sie genug Brennnesseln gepflückt hatte, stampfte sie mit bloßen Füßen auf den Pflanzen herum. Aus den Fäden wob sie einen grünen Stoff und begann daraus ein Hemd zu nähen. Dem Himmel sei Dank, dass ich meinen Brüdern helfen kann. Als die Schwäne am Abend zu ihrer Grotte flogen, konnten sie sehen, wie schmerzhaft diese Arbeit für ihre kleine Schwester war. Auch waren sie beunruhigt, denn sie blieb stumm und sagte kein Wort. Doch begriffen sie, dass Elisa dies alles für ihre Brüder tat. Der Jüngste weinte, und als seine Tränen auf ihre geschundenen Hände fielen, schienen die schmerzhaften Blasen zu heilen. Am nächsten Tag, als die Brüder schon wieder als Schwäne davongeflogen waren, näherten sich Jägersleute der Höhle. Der schönste Jägersmann war ein Prinz. Er sah Elisa und war verzückt. Noch nie hatte er ein so bezauberndes Mädchen gesehen. Wer bist du, schönes Fräulein? Wie kannst du nur hier leben? Fragte sie der Edelmann. Er stellte ihr Fragen über Fragen, ohne auch nur eine einzige Antwort zu erhalten. So nahm der Prinz das schöne Kind auf sein Pferd und führte es in sein Königsschloss. Auf einmal füllten sich Elisas Augen mit Tränen. Der junge Mann wollte das Mädchen beruhigen und sagte: Hab keine Angst, ich will nur dein Glück. Im Schloss angekommen, gab man ihr die prächtigsten Kleider. Der Prinz war von ihrer Schönheit und ihrer Bescheidenheit sehr beeindruckt und bat sie, seine Frau zu werden. Elisa sagte weiterhin kein Wort. In ihrem Blick war immer noch der Kummer zu lesen. Doch als man sie in ihr Zimmer führte, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Man hatte den Brennnesselstoff und das erste Hemd, das sie fertig gemacht hatte, hierher gebracht. Der Prinz wollte ihr diesen Gefallen tun. Denn er hatte gespürt, dass das für sie wohl sehr wichtig wäre. Ein freudiges Lächeln umspielte die Lippen der jungen Frau. Sie war dem einfühlsamen Prinzen sehr dankbar und küsste ihm deshalb die Hände. Schon am nächsten Tag wurde Hochzeit gefeiert und das stumme Mädchen wurde zur Prinzessin. Sie liebte ihren Ehemann jeden Tag mehr. Doch nachts, um wirklich sicher zu sein, ging er selbst zu diesem unheimlichen Ort und sah, zu Tode betrübt, wie seine Frau tatsächlich auf einem Grabstein saß und an einem Hemd nähte. Da konnte auch der Prinz nichts mehr für seine Gemahlin tun. Zu seiner großen Verzweiflung wurde seine junge Frau vor Gericht gestellt und dazu verurteilt, als Hexe verbrannt zu werden. Sie wurde ins Gefängnis geworfen. Weiterhin sprach sie kein Wort. Elisa dachte nur noch daran, vor ihrem Tod die 11 Hemden für ihre Brüder fertigzustellen. Und sogar auf dem Wagen, der sie zum Scheiterhaufen fuhr, nähte sie noch am letzten Hemd, das sie unbedingt fertig machen wollte. Als man sie zum Scheiterhaufen führte, kamen auf einmal 11 weiße Schwäne dahergeflogen, um sich schützend um die junge Frau zu stellen. Die Menschenmenge murrte und trat ein paar Schritte zurück. Elisa warf schnell die 11 Hemden über die Schwäne. Und siehe da, aus den 11 Schwänen wurden 11 junge, starke Männer. Die 11 Brüder erzählten dem Prinzen und seinem Volk die ganze Geschichte. Der Prinz konnte seine Tränen nicht zurückhalten und bat die Prinzessin inbrünstig um Verzeihung. Elisa beschwichtigte ihn, und da sie jetzt sprechen durfte, sagte sie ihm: Endlich kann ich dir gestehen, wie sehr ich dich liebe. Die Heimkehr ins Schloss glich einem Triumphzug. Die begeisterte Menschenmenge jubelte dem jungen Ehepaar und den 11 Brüdern lautstark zu. Und alle waren überglücklich. Doch Elisa hatte das letzte Hemd nicht fertig nähen können. Es fehlte ein Stich. So konnte man auf der Schulter des jüngsten Bruders eine kleine weiße Feder entdecken. Und so wurde diese Geschichte nie vergessen.